Monsieur, wie können Sie... Ach, unsere Sekretärin ist beim Mittagessen. Sie wünschen, Monsieur? Ich möchte, dass Sie meine Tochter wiederfinden. Haben Sie sie verlegt? Ich vermute, diese Art von Humor gehört zum guten Ton in Ihrer Branche. Mein Anliegen eignet sich jedoch nicht für derlei Scherze. Okay, versuchen wir es nochmal anders. Seit wann ist Ihr Kind verschwunden, Monsieur? Monsieur... Beaupréau, Louis Beaupréau. Ort verließ unser Heim vor 8 Tagen. Ist sie weggelaufen? Legal hat sie das Recht dazu. Sie ist volljährig. Seit wann? Seit 1 Woche. Netter Geburtstag. Und haben Sie nicht daran gedacht, die Polizei zu benachrichtigen? Es wäre nicht sehr geschickt, die Polizei in eine Liebesaffäre hineinzuziehen. Aha. Ort hatte schon immer eine romantische Ader. Unter dem Einfluss dieser Bücher, für die die Jugend so schwärmt, begann sie von Dachkammern, Fabrikschornsteinen und Tanzvergnügungen des einfachen Volkes zu träumen. Schließlich fraß sie einen Narren an einem Hilfsarbeiter. Der Junge ist kein Umgang für sie. Ich möchte, dass Sie ihr klar machen, dass das Kindereien sind. Ich bin nicht nachtragend, aber jetzt muss Schluss sein damit. Was verlangen Sie? Wenn das Mädchen in 1 Woche wieder da ist, gebe ich Ihnen das doppelte Honorar. Ich nehme Tariflohn. Das Doppelte davon wird teuer. Reicht das? Oh ja, ja. Der Auftrag ist so gut wie erledigt. Wie sehen denn unsere Turteltäubchen aus? Hier ist ein Foto von Ort. Ein hübsches Puppengesicht. Ihr Blick verrät eine gewisse Zerbrechlichkeit. Ihr Geliebter heißt Pietro Lema. Hier ein Zeitungsausschnitt. Der Bursche arbeitet bei der Firma Bornibus. Lima hat sich da aber schon lange nicht mehr blicken lassen. Er ist der 2. von links. Um die 30, dunkle Haare, dunkle Augen. Melancholischer Gesichtsausdruck. Scheint bei Frauen anzukommen. Der typische jugendliche Liebhaber. Also, ich melde mich in 4 Tagen wieder bei Ihnen. Sagen wir Freitag 17 Uhr? Da ist noch etwas. Ort macht gerade eine verspätete Pubertät durch. Sie lehnt alles ab, was mit der Familie zu tun hat. Besonders mich. Es wäre insofern angeraten, mich möglichst nicht zu erwähnen. Mhm. Also sagen Sie nicht, dass ich Sie schicke. Ort würde sich sonst sperren. Ja. Da ist noch etwas. Vielleicht hilft Ihnen das bei Ihrer Suche. Lema bewohnte zuletzt ein Zimmer in der Passage Notre-Dame de la Croix, als Ort zu ihm zog. Aber die beiden haben das Quartier verlassen und sind seitdem verschwunden. Ja, also dann. Nestor, Pipette, Pariser Genossen Terzett. Schnüffler, Anarchist, trifft Surrealist. Ans spanische Gold wollen alle. Manch einer sitzt in der Falle. Poet, Surrealist, Detektiv, Anarchist, Nestor, Yvette, et les riches font la fête. Des voyous, y'en a partout, des voyous et des filous. Belleville, Barcelona. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Patrick Pechereau. Aus dem Französischen von Cornelia Wendt. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Yvette, schon zurück? Ja. Haben Sie einen neuen Fall übernommen, Nestor? Schon möglich. Ein gepflegter Mann, ja, Auftraggeber. Neigt ein wenig zur Korpulenz und zum hohen Blutdruck. Ich muss wieder an die Arbeit. Yvette war unsere Tipse. 25 und schon verblüht wie eine verblichene Tapete. Dabei war sie eigentlich gar nicht hässlich. Sie kleidete sich nur wie eine Vogelscheuche, trug die Haare streng zurück und durch die dicken Brillengläser blickten die Augen eines erstaunten Maulwurfs. Ich hatte sie noch nie mit einer Freundin gesehen, geschweige denn mit einem Freund. Bei ihrem Charme hätte selbst ein Pinguin das Frösteln bekommen. Ich zweigte ein paar Scheinchen von Beaupréaus großzügig bemessenem Zaster ab und steckte sie in meine Tasche. Es versprach, ein schöner Tag zu werden. Ich gehe dann mal. Was soll ich dem Chef sagen? Nichts. Die Agentur Beaumann in Belleville war laut Eigenwerbung die erste Adresse in Frankreich und im Ausland für die schnelle und zuverlässige Beschaffung von Informationen. Aber genau wie überall rannte man sich auf Kosten anderer Leute die Hacken ab. Da war der Sohn, der über die Stränge schlug, die nachmittäglichen Rendezvous der treulosen Ehefrau. Alles bei Boman, was nicht nach dem großen Los aussah, und das war eine Menge, ging an mich. Ich war der Handlanger für Beschattungen. Ich beschloss, bevor ich mich auf die Suche nach der verschwundenen Ort machte, an diesem herrlichen Frühlingstag erstmal ein Pastis zu schlürfen. Bringen Sie mir ein Pastis, bitte. Avec plaisir, Monsieur. Schon wieder ein Attentat. Wird die Rechte die Republik stürzen? Voilà, wird Pastis. Tage der Volksfront gezählt. Hitler gibt sich mit Österreich nicht zufrieden. Der Einmarsch in die Tschechoslowakei steht bevor. Sieg Franco und Spanien. Paris-Soir. Gib mir eine. Hier, Monsieur. Keine guten Nachrichten. In diesem Frühling 38 häuften sich die schlechten Nachrichten. Eine politische Krise löste die andere ab. Die Volksfront würde sich nicht mehr lange halten. Hitler breitete sich in Europa aus und die Völkergemeinschaft schwieg. Im Spanischen Bürgerkrieg waren die Republikaner zerstritten. Es mangelte an internationaler Unterstützung. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Franco siegen würde. In der UdSSR löste Stalin eine neue blutige Säuberungswelle aus. In Moskau fanden Schauprozesse statt, die Jagd auf Oppositionelle war eröffnet. Es drohte ein allgemeiner Flächenbrand. Die Welt war ein Jammertal. Ich legte die Zeitung beiseite. Der besorgte Vater Bobrio würde ungehalten werden, wenn ich ihm sein Töchterchen nicht bald zurückbrachte. Mein einziger Anhaltspunkt war der letzte Wohnsitz von Orts geliebt. Hey Kleiner, ich suche Pietro Lehmer. Kennst du den? Was wollen Sie denn von dem? Ich bin ein Cousin von Aude und nur kurz in Paris. Wollt ihr mal ein Küsschen geben? Küsschen geben? Mhm. Versuchen Sie Ihr Glück bei Marcel. Der hat Ihnen geholfen, Ihr Zeug wegzuschaffen. Und wo finde ich diesen Marcel? Im Alhambra. Er ist der Wirt. Marcel La Bohème. Im Alhambra schwang ein bunt gemischtes Publikum zu den Klängen des Schifferklaviers das Tanzbein. Arbeiterin neben leichten Mädchen, Künstler neben Ganoven. Die Tanzerei strebte ihrem Höhepunkt entgegen. Es roch nach einer Mischung aus Schweiß und Eau de Cologne. Ich bahnte mir einen Weg zum Tresen. Hey, passen Sie doch auf! Ich suche Marcel. Marcels gibt's hier wie Sand am Meer. La Bohème aber vielleicht nicht so viele. Was wollen Sie denn von Marcel? Familienangelegenheit. Familie ist wichtig. Die Tür da hinten, wo privat drauf steht. Kommen Sie mit. Was soll der Schmuh mit der Familie? Es geht um die Familie der Freundin von Pietro Lehmer. Das Herzchen kann richtig abkassieren, wenn ich sie in die Finger bekomme. Was ist mit dem Mädchen? Ihr Onkel hat gerade ins Gras gebissen. Er ist Witwer, kinderlos. Und seine Nichte ist sein Ein und Alles. Darum hat er sie zur Alleinerbin gemacht. Ich habe den Auftrag, die gute Nachricht zu überbringen. Allerdings möchte die Familie nicht, dass das Geld in den Taschen eines Herumtreibers landet. Ich habe nichts gegen Lehmer. Ich mag ihn sogar. Sie sollen ihm ja nichts zuleide tun. Die Kleine muss selbst entscheiden. Als ich das Alhambra verließ, hatte ich die Adresse in der Tasche. Boulevard Serrurier. Sozialwohnung, dicht aneinandergereihte Fenster, schmuddeliges Grau. Als die Tür geöffnet wurde, erkannte ich Aude sofort. Aber ihre Augen waren von tiefvioletten Schatten umgeben und rot vom Weinen. Sind Sie ein Freund von Pietro? Ja. Er ist nicht nach Hause gekommen. Aber das ist doch kein Grund zum Verzweifeln. Er ist ein großer Junge. Na. Dann erzählen Sie mal, was los ist. Ich habe solche Angst, dass ihm was zugestoßen ist. Warum? Er wirkt in letzter Zeit so beunruhigt, so düster. Er ging oft abends weg und kam nicht vor Morgengrauen zurück. Er sagte, er wolle zu einem Freund wegen irgendwelcher Geschäfte. Geschäfte mitten in der Nacht. Er könne mir das nicht erklären. Später würde er es mir sagen. Wissen Sie, wer dieser Freund ist? Nein. Wie haben Sie Pietro überhaupt kennengelernt? Das war vor 9 Monaten, bei der Weltausstellung im spanischen Pavillon. Das Bild Guernica von Pablo Picasso war dort ausgestellt und Pietro erzählte mir von den Bombardierungen dieses spanischen Dorfes durch die deutsche Legion Condor. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte sofort Vertrauen zu dem Mann und wir verabredeten ein Treffen. Sie halten mich sicher für dumm. Ganz im Gegenteil. Aber für Ihre Familie muss das doch ein Schock gewesen sein. Für meine Familie? Naja, Pietro und Ihren Vater trennt doch wohl so einiges. Mein Vater? Meine Eltern starben vor 3 Jahren bei einem Autounfall. Ich brauchte frische Luft. Als ich Ort verließ, tat sie mir so leid, dass ich ihr versprach, Pietro Lehmer zu suchen. Sie hatte mir ein paar Seiten mit Lehmers Tagebuchaufzeichnungen aus Barcelona in die Hand gedrückt. Ich ließ ihr die Adresse der Agentur da. Aber wer war der falsche Beaupriot und warum hatte er mir Geld gegeben für ein, wie sich jetzt herausstellte, Penela-Streich? Oder war es doch eine ernstere Angelegenheit? Ich setzte mich auf eine Bank im Park der Butte Chaumont und beobachtete, wie eine alte Frau den Enten Brot zuwarf. Ein Kind biss in einen Apfel. Attention, ceci n'est pas une pomme. Hä? Mein Name wartet quoi? Breton? Sie? Ich dachte, Sie sind in Mexiko. Herr Detektiv, ich bin gerade zurück. Ich brauche wohl nicht zu fragen, ob es Ihnen dort gefallen hat. Welch ein Land, mein Lieber. Stellen Sie sich vor, eine obskure Schriftstellervereinigung zur Verteidigung der Kultur versuchte, meinen Besuch zu sabotieren. Die haben sogar ein Rundschreiben an mexikanische Künstler verschickt, in dem sie vor mir warnten. Vor Ihnen? Vor mir. Ha, ich stünde in Verbindung mit verdächtigen politischen Elementen. Die Stalinisten schrecken nicht davor zurück, sich lächerlich zu machen. Haben Sie Trotzki getroffen? Ja, er liegt bei den Riveras, Diego und Frieda. Aber wie lange noch? Nicht mal dort wird Stalin ihn in Ruhe lassen. Haben Sie gelesen, dass in Moskau die Prozesse wieder in vollem Gange sind? 18 Parteimitglieder wurden zum Tode verurteilt. Und was ist von unseren Surrealisten übrig geblieben? Einige sind Stalin verfallen. Andere haben sich auf eine Reise in ihr Inneres begeben. Sie, mein Freund, Sie sind der größte Surrealist von uns allen. Übrigens, ich rufe gerade eine Vereinigung revolutionärer Künstler ins Leben. Sie müssen natürlich dabei sein. Klar. Martin, die Leiche ohne Kopf aus dem Kanal de Lourdes ist identifiziert. Der Tote heißt Pietro Lema. Au revoir, Monsieur Breton. Ich ließ Breton stehen und kaufte eine Zeitung. Der Artikel berichtete detailgenau, wie ein Schiffer den Körper ohne Kopf aus dem Wasser gezogen hatte. Pietro Lema war ermordet worden. Die arme Ort. Wahrscheinlich hatten die Fleek schon rausgekriegt, wo er wohnte, und waren bei ihr aufgekreuzt. Irgendwas stank an der Sache gewaltig, und ich wollte herausfinden, was. Mein Blick fiel auf ein Plakat. Sri Aurobindo Bakur, großer Swami von Bombay, stellt seine magischen Kräfte unter Beweis. Besuchen Sie seine Vorstellung. Das Gesicht kannte ich, und ich wusste auf einmal, wem ich am Abend einen Besuch abstatten sollte. Meinem alten Freund Korbak, Leidensgenosse aus anarchistischen Zeiten. Danke, meine Herrschaften. Vielen Dank. Hallo, Korbak. Wer hat Ihnen erlaubt, hereinzu... Das gibt's doch nicht. Pipet, du alte Pfeife. Psst, nicht diesen Namen. Nestor heiße ich, du weißt. Ja, ich weiß. Du, ich schmieg mich mal eben ab und dann kippen wir uns ein hinter die Binde. Nicht schlecht, ein Zauberstückchen. Den Swami von Bombay nimmt dir jeder ab. Ja. Lässt eine Leiche schweben und dann verschwinden, das haut die Leute vom Hocker. Arbeitest du nicht mehr in der Bestatterbranche? Doch. Mit dieser Nummer bessere ich mein Gehalt auf. Als Sargträger verdient man sich keine goldene Nase. Erzähl mir lieber was von dir. Immer noch Privatdetektiv? Immer noch. Bei der Agentur Bowman. Ja, viel ist nicht gerade aus uns geworden. Die guten alten Zeiten, die anarchistische Bewegung, meine Zaubernummer im Zirkus, aus und vorbei. Und unser alter Freund Leboeuf knackt jetzt in Spanien Francos Panzer. Ja, Leboeuf hat umgesattelt. Von Tresoren auf die Barrikaden der internationalen Brigaden. Kennst du Leboeuf und seine Ansicht? Manche Sachen sind es wert, dass man dafür seine Haut riskiert. Ja, manche. Kennst du Pietro Lema? Hey, ganz ruhig. Leg die Knarre weg. Du willst ja wohl keinen Freund abknallen. Freunde sind schneller weg, als du gucken kannst. Bleiben die Echten. Darauf trinken wir. Ein Cinzano? Auf die wahre Freundschaft und die Unabhängigkeit der Welt. Auf die wahre Freundschaft. Woher kennst du Pietro Lema? Ich kenne seine Freundin. Ich habe ihn nie gesehen. Und du? Die Genossen vom Komitee für ein freies Spanien haben ihn mir vorgestellt. Emilio von der Giustizia e Libertà hat ihn eines Abends mitgebracht. Du kennst doch Emilio. Lema brauchte jemanden, der mit dem Brecheisen umgehen konnte. Mit dem Brecheisen? Wozu? Du bist doch noch einer von uns. Klar. In Spanien läuft es schlecht. Die republikanische Front bröckelt. Als wäre Franco nicht genug, hat jetzt auch Stalin noch beschlossen, dort für Ordnung zu sorgen. Anarchisten und Trotzkisten und was es sonst noch so gibt, sind für ihn Klassenfeinde. Die russischen Waffen bleiben den Kommunisten vorbehalten. Und die ballern damit fröhlich in der Gegend rum. Wir hier, also die Genossen, sammeln Geld, Medikamente, aber vor allem Waffen. Um sie nach Spanien zu schaffen? Ja, wohin sonst? Lehmer hat uns vorgeschlagen, uns an eine größere Waffensammlung ranzuwagen. Ein Militärdepot. Soll das ein Witz sein? Hör mal, man kann über alles mögliche Witze machen, aber nicht über Spanien. Man bricht nicht mal eben ein Militärdepot ein. Schon passiert. Wie bitte? Ihr habt euch eine Kaserne vorgenommen? Ein Waffendepot. Aber die Waffen, die waren schon draußen. Die haben nur auf uns gewartet. Korbeck, alias Swami, hat sie verschwinden lassen. Wozu bin ich Magier? Wo sind die Waffen jetzt? Die erste Ladung ist auf dem Weg nach Spanien. Der Rest ist an einem sicheren Ort. Was für ein Interesse hatte Lehmer? War der Anarchist? Lehmer, der war überzeugter Kommunist, Parteimitglied, hat in Spanien gekämpft, bis er alles hingeschmissen hat. Es hat ihm nicht gefallen, was er dort gesehen hat. Was denn? Du kapierst es nicht, Detektiv. In Spanien gibt es zwei Kriege. Den Francos gegen die Republikaner und den der Republikaner untereinander. Und Stalin heizt den kräftig an. Kennst du die Reederei France Navigation? Nee. Über diese Reederei kommen die sowjetischen Waffen nach Spanien. Um den Kommunisten ihre Gewehre zu liefern, haben die Sowjets einen Trick rausgefunden. Oh. Offiziell verkaufen sie sie an Dritte. France Navigation kümmert sich um den Transport. Die Waffen werden in Bordeaux oder Toulon ausgeladen und den Rest des Weges in Lastwagen transportiert. An den Grenzübergängen drücken die Posten beide Augen zu. Das hat Lehmer dir erzählt. Mhm. Ja. Der Präsident von France Navigation kommt aus demselben Dorf wie Lehmer. Er ist Parteimitglied auf höchster Ebene. Mit ihm hat Lehmer bis zu seiner Rückkehr aus Barcelona zusammengearbeitet. Aber es hat ihn schwer getroffen, wie die Kommunisten gegen die anderen Republikaner vorgehen. Lehmer hatte immer für die Partei gelebt. Seine Hoffnungen, seine Träume, das war alles mit einem Schlag weg. Er ist nach Frankreich und hat sich ein halbes Jahr zurückgezogen. Dann hat er sich wieder aufgerappelt und beschlossen, die Anarchisten in Spanien zu unterstützen. Hör mal, Korbeck. Bei mir war einer, der hat sich für den Vater von Lehmers Freundin ausgegeben. Der wollte, dass ich sie finde. Wahrscheinlich wollte er, dass ich Lehmer finde. Das hat sich ja nun erübrigt. Yvette hämmerte auf ihrer Schreibmaschine herum, als ich am Vormittag in der Agentur eintraf. Eine betrogene Gattin wartete auf mich. Ganz ich beruhigte sie und brachte sie zur Tür. Auf Wiedersehen, Madame Demar. Yvette, die alte Demar hat mich den letzten Nerv gekostet. Ich brauche eine Stärkung. Begleiten Sie mich ins Restaurant? Was? Dauernd streiten wir uns und das Schlimmste ist, wir wissen nicht mal warum. Ich mag sie. Was? Ich lade sie zum Essen ein. Kommen Sie. Wir gehen zu Gopion, das armenische Restaurant nebenan. Gopion vermischt auf seinem Herd die Düfte Anatoliens mit denen von Belleville. Oh, Barret, mein Freund. Ein ruhiger Tisch für unsere Verliebten. Und, was wollt ihr essen? Ich habe meine Brille vergessen. Ich empfehle Ihnen die Moussaka mit kleinen Zwiebeln. Zweimal bitte, Gopion. Ja. Waren Sie noch nie hier? Ich gehe nicht alleine essen. Ich mag dieses Bistro gern. Besser als jede Reise. Und billiger. Kino inbegriffen. Kino? Die Leute vom Gaumont-Studio kommen oft auf einen Imbiss her. Da, wo sie jetzt sitzen, habe ich neulich Jean Gabin hocken sehen. Kennen Sie ihn etwa? Naja, ich war nicht immer Detektiv. Waren Sie beim Film? Zwei, dreimal. Statist. Hier, euer Essen. Glauben Sie ihm kein Wort. Der erfindet weiß Gott was. Mein hübsches Mädchen zu imponieren. Das ist nett hier. Yvette, Sie glauben doch an die große Liebe. Eine junge Frau ist hingebungsvoll verliebt. Ja. In einen Mann, der nicht aus ihrer Schicht stammt. Ach ja. Für sie und mich ist das ohne Bedeutung. Vollkommen. Aber die Familie sieht das etwas anders. Die Familie? Zumindest dachte ich das, bevor mir klar wurde, dass man mich verschaukelt hat. Wovon sprechen Sie? Na, von meinem Fall. Der mir eine Menge Ärger einbringt und mich ziemlich auf Trab hält. Ich dachte, Sie könnten beim Chef mal ein gutes Wort für mich einlegen. Wo habe ich nur meine Brille? Oh, verflixt! Das ist wirklich zu ärgerlich. Ich habe sie auf meinem Schreibtisch liegen gelassen. Ich muss jetzt sowieso zurück. Yvette? Stimmt was nicht? Alles bestens. Das Lokal wunderbar. Nur zu viele Leute hier. Da erstickt man ja. In der Agentur hämmerte Yvette wie gewohnt auf ihre Tasten ein. Aber als ich den Kopf ins Vorzimmer steckte, sah ich sie kerzengerade auf ihrem Stuhl sitzen, mit roter Nase und ebenso roten Augen. Ohne zu überlegen, küsste ich sie. Nicht hier. Wir fielen aufs Sofa im Wartezimmer. Nachdem sie ihre Haare gelöst hatte, hatte sie ziemlich verwegene Ideen. Unter ihrem Aufseherinnenkostüm kamen Spitzen in rot-schwarz schillerndem Grün zum Vorschein. Wir hatten gerade die Decke über uns gezogen, als wir auf der Straße Geschrei und Stimmen hörten. Was ist da los? Wir entwirrten uns, um zu sehen, was los war. Ein langer Zug lief auf der Straße unten vorbei. Dunkle Baskenmützen und schwarze Hemden. Einige Kerle reckten die Arme in die Höhe wie zum Hitlergruß. Auf einmal erschütterte ein heller Lärm das Gebäude. Wir liefen die Treppe runter. Gopions Restaurant, in dem wir gerade noch gegessen hatten, bot ein Bild der Zerstörung. Auf dem Trottoir ein Teppich aus Glasscherben. Zerbrochene Stühle. Gopion! Drin waren die Tische umgestoßen. An der Wand tropfte noch die Farbe von einem Schriftzug. Kanaken ins Meer. Gopion kniete weinend am Boden. Mitten in diesem Trümmerhaufen stand das qualmende und knisternde Radio. Soll ich bei Ihnen bleiben? Wir halfen Gopion wieder aufzubauen, was sich noch aufbauen ließ. Yvette bot an, bei ihm zu bleiben. Er lehnte ab. Wir waren gerade im Begriff, wieder in die Agentur zu gehen, als zwei Kerle aus einem Polizeiauto stiegen. Agentur Beaumann? Das sind wir. Dann sind Sie Monsieur Nestor? Das ist er. Und Sie, meine Herren, sind wirklich von der schnellen Truppe. Wovon spricht die junge Dame hier? Ich spreche davon, dass ich Sie beglückwünsche für Ihr schnelles Einschreiten. Vor einer Stunde hat eine Bande von Barbaren das Lokal eines ehrlichen Geschäftsmannes aus dem Viertel verwüstet. Immer mit der Ruhe. Dieses Chaos gefällt mir genauso wenig wie Ihnen. Aber wir ermitteln hier in einem Mordfall. Der Tote ohne Kopf aus dem Kanal, Pietro Lema. Monsieur Nestor folgt uns sicher freiwillig aufs Revier, nicht? So ist es. Nestor. Du stehst auf der Liste unserer Verdächtigen. Du kanntest Pietro Lema. Nein, aber du hast Haute Beaupréau aufgesucht. Was wolltest du denn von Lema? Ich habe im Auftrag eines Kunden der Detektei Beaumann ermittelt. Dein Name? Weiß ich nicht. So. Weißt du nicht. Vielleicht hast du Lema ja gesucht. Vielleicht hattet ihr Meinungsverschiedenheiten, so gravierend, dass Lema untergetaucht ist. Unter einem Vorwand hast du ihn wieder aufgespürt. Wir wissen auch, dass du im Alhambra warst. Du hast Lema gefunden, eure Aussprache ging daneben, ein Handgemenge, ein Schuss löst sich, zack, auf einmal hast du einen Toten am Hals. Du drehst durch und willst den Mord vertuschen und schneidest der Leiche den Kopf ab. Und warum gehe ich dann zu seiner Freundin, hä? Und lasse auch noch meine Adresse da? Hält sich für einen ganz Schlauen. Ich sage Ihnen, irgendjemand will mir den Mord an Lema anhängen. Und ich will wissen, wer. Komischer Vogel, dieser Lema. Hat Waffentransporte organisiert. France Navigation. Klingelt da was bei dir? Reiseagentur? Spezialisiert auf eine einzige Strecke. Moskau-Madrid. Über Bordeaux. Hör mir gut zu, Detektiv. Mir ist es Schnuppe, ob die Ruskis Waffen nach Spanien schicken. Und ich pfeife darauf, dass der Transport über Frankreich geht. Aber wenn sich so ein Typ, der da drin steckt, in meinem Revier abmurksen lässt, dann interessiert mich das sehr. Also spiel nicht den Hans Wurst. Und ich muss dich einbuchten. Sieh dir dieses Foto an. Die Beluga, eines der Schiffe von France Navigation. Das Bild wurde im letzten Jahr gemacht. Da erkennt man Lema. Links neben ihm, das ist Caretta, der Direktor der Gesellschaft. Rechts neben ihm Kolmow, sein russischer Partner und Mitglied der GPU, der Geheimpolizei Stalins. Zuständig für die spanische Grenze. Und der Mann dahinter? Ein Besatzungsmitglied vermutlich. Und? Keiner wird ohne Grund um die Ecke gebracht. Lema besaß nichts, verkehrte nicht im Milieu. Wenn du die Wahrheit gesagt hast... Habe ich. Dann bleibt nur noch ein politisches Motiv. Ich weiß, ich fische da im Trüben und habe keine Ahnung, was ich rausziehen werde. Aber eins weiß ich, man muss Schlamm aufwirbeln, um Aale zu fangen. Ich lasse dich laufen. Dann werden die großen Fische vielleicht stutzig und mit etwas Glück umkreisen sie dich bald. Hier, meine Visitenkarte. Wenn du spürst, dass sie sich nähern, solltest du mich besser anrufen. Verlange Inspektor bei... Sie ließen mich gehen. Ich hatte ihm nicht gesagt, dass ich den vierten Mann auf dem Foto schon einmal gesehen hatte. Es war der Chauffeur des falschen Beaupréau. Sein Kopf war glatt wie ein Ei, nicht ein Haar. Er hatte mit dem Auto unten gewartet, bis der falsche Beaupréau aus der Agentur kam. Als ich auf die Straße trat, empfing mich ein frischer Wind. Ein Zeitungsverkäufer kam entgegen. Göring jagt die Wiener Juden. Paris-Soir, die Juden werden aus Wien verjagt. Ich machte, dass ich nach Hause kam. Die Concierge wartete schon auf mich und zeigte auf eine schlafende Yvette, die sich auf dem Sofa räkelte und schnarchte wie ein Glöckner. Sie hatte sich Sorgen um mich gemacht und die Concierge hatte ihr gegen den Kummer Wermut eingeflößt. Yvette war sturzbetrunken. Ich hiefte sie zu mir hoch und legte sie ins Bett, damit sie ihren Rausch ausschlafen konnte. Dann ging ich zum Treffen der neu gegründeten Schriftstellervereinigung. Das hatte ich Breton versprochen. Die Versammlung war gerade dabei, sich aufzulösen. Waffen? Ja, aber ohne Lehmer kommen sie nicht über die Grenze. Schade, dass Clement nicht da ist. Clement? Rudolf Clement, einer von Trotzkis Sekretären. Er ist in Paris. Ich hatte ihn heute Abend erwartet, er hat uns sitzen lassen. Der wäre unsere Rettung. Unsere? Natürlich. Ich weiche nicht mehr von Ihrer Seite, mein Lieber. Wir müssen die Waffen nach Spanien schaffen. Wie bitte? Die Waffen sind bei einem Bestatter. Wenn das kein Zeichen ist. Erinnern Sie sich noch, was ich im Manifest geschrieben habe? Der Surrealismus wird Sie in den Tod, der eine geheime Gesellschaft ist, einführen. Und jetzt ist es soweit. Also los geht's. Man soll uns zum Friedhof fahren. Das kann warten. Aufgewacht. Wir können nicht noch mehr Tage verschlafen. Los geht's! Aber wohin? Ja, haben Sie Ihr Denkvermögen verloren? Zu Ihrem Freund, dem Sargträger natürlich. Jetzt? Es ist gerade mal Mitternacht. Kommen Sie! Grobak! Hey! Grobak, mach auf! Oh, Scheiße! Weißt du, wie spät es ist? Es ist André Breton. Hä? Der von Nadja? Das sind Sie? Genau. Mir kommt nicht jeden Abend ein Dichter unter. Ich wusste nicht, dass du dich für Poesie interessierst. Ich mache euch mal Kaffee. Danke. Bei dem Sauwetter könnt ihr das gut gebrauchen. Meine Herren, es gibt Neuigkeiten. Ich war noch mal bei Urd. Sie ist sicher, dass der Körper, der aus dem Kanal gefischt wurde, nicht der von Pietro ist. Der Wasserleiche ohne Kopf? Wie kann sie da so sicher sein? Eine Tätowierung, eine Narbe? Nein, seine Hände. Seine Hände? Hat er einen Ring? Fehlt ihm Finger? Nichts dergleichen, nur die Hände. Oth schwört, dass es nicht seine Hände sind. Das schnall ich nicht. Sie sagt, die Hände des Toten haben nicht schwer gearbeitet. Aber selbst wenn der Tote ohne Kopf nicht Pietro ist, ändert es nichts an der Sache. Lehmer muss was zugestoßen sein. Er hätte den Waffentransport nie aufgegeben. Apropos Waffen. Ja. Wir hängen fest. Die Zöllner an der spanischen Grenze lassen niemals einen Konvoi passieren, der keine Blanko-Vollmacht von ganz oben hat. Hören Sie, ich kenne Trotzkis Sekretär Clement. Er steht in Verbindung mit gewissen Leuten im Ministerium, die bereit sind, den antistalinistischen Republikanern in Spanien zu helfen. Ich werde den Kontakt herstellen. Psst! Eine wichtige Meldung. Hört mal. Da der Senat es ablehnt, ihm die komplette Vollmacht über die Finanzen zu geben, die er am 6. April vom Parlament erhalten hatte, reichte Monsieur Leon Blum seinen Rücktritt ein. Scheiße. Der sozialistische Premierminister scheitert mit seiner linksgerichteten Koalitionsregierung. Es ist vorbei. Wenn wir keine Mittelsmänner im Ministerium haben, kriegen wir die Waffen nicht über die spanische Grenze. Wer ist das denn jetzt? Hier geht's ja zu wie im Taubenschlag. Emilio, was führt dich hierher um 4 Uhr morgens? Der Tod kennt keine Uhrzeit. Du bist doch Bestatter, oder? Bin ich. Komm rein. Nestor kennst du ja. Das da ist André Breton. Hallo. Emilio ist ein guter Freund von Pietro Lehmer. Mhm. Na, Detektiv. Ich habe gehört, du suchst den, der Pietro um die Ecke gebracht hat. Ich versuche, Licht ins Dunkel zu bringen. Unser Genosse Samuel Korb hat sich aufgehängt. Er war Mützenmacher und überzeugtes Parteimitglied. Pietro und er waren mal unzertrennlich. Ich habe ihn gefunden. Er baumelt an einem Balken. Übernimmst du die Beerdigung, Kobak? Klar, mach ich. Jetzt sind Sam und Pietro wieder vereint. Sam hat es nicht übers Herz gebracht, aus der Partei auszutreten wie Pietro. Das hier habe ich bei ihm gefunden. Ein Brief von Lehmer lag auf dem Tisch. Barcelona am 20. Juni 1937. Mein alter Sam. Dein letzter Brief ist furchtbar. Du argumentierst genauso wie all die anderen Blinden in der Partei. Wie kannst du das, was jetzt unter dem Vorwand passiert, man müsse die Revolution vor ihren Feinden schützen, nur rechtfertigen? Stalin ist verrückt geworden und alle, die ihm folgen, ebenfalls. Wie konnten wir es nur so weit kommen lassen? Und dann noch ein Foto, auf dem auch Pietro zu sehen ist. Zeig mal. Wer ist denn das? Das ist Sam. Und das ist seine Frau Paula, daneben Pietro. Und der Mann hinter Paula? Der mit der Glatze? Ich weiß nur, dass er Maxim heißt, ein Kamerad von Sam. Ein netter Kerl. Die haben in der Partei zusammengearbeitet. Er hat eine angeborene Krankheit, deshalb hat er kein Haar auf der Birne. Könnte ich auch mal sehen? Weißt du, wo ich ihn finden kann? Nein, ich habe ihn schon länger nicht gesehen. Aber ich kann mich erkundigen. Und, Korbak, holst du Sam jetzt vom Balken runter? Ich komme, Emilium. Kann ich das Foto eine Weile behalten? Ja, aber gib's mir zurück. Ich ging mit Breton auf die Straße runter. Es wurde schon hell. Als ich in meiner Bude eintrudelte, erwachte Yvette gerade aus ihrem Tiefschlaf. Wo bin ich? Bei mir. Yvette war froh, mich wiederzusehen. Ich war bei Korbak heute Nacht. Ich machte uns einen starken Kaffee und berichtete ihr, was in der Nacht passiert war. Ich hatte einen Anhaltspunkt, wo ich nach dem falschen Beaupréau oder wenigstens nach seinem Chauffeur suchen konnte. Und einen Namen hatte der jetzt auch. Maxim. Denn der Glatzkopf war kein anderer als der, den ich schon auf dem Foto bei den Flicks gesehen hatte. Er kannte Pietro Lehmer und Samuel Korb, war Parteimitglied und hing dick bei der France Navigation drin. Ness, kann ich etwas für Sie tun? Ja, sie sollte in der Agentur die Augen offen halten, während ich der France Navigation, besonders dem Direktor, Monsieur Caretta, auf den Zahn fühlen wollte. Die Gesellschaft am Boulevard Haussmann war innerhalb weniger Monate zu einem der erfolgreichsten Unternehmen des Landes geworden. Gino Caretta war ein leiser Mensch. In seinem kohlrabenschwarzen Haar leuchtete eine weiße Strähne. Ich bin hier wegen Pietro Lehmer. Wir stammen aus demselben Dorf. Den Duft der Heimat vergisst man nie, Monsieur Beaumann. Beaumann heißt mein Arbeitgeber. Sprechen wir über die France Navigation. Sie kennen die Entstehungsgeschichte der Gesellschaft. Diejenigen, die sie gegründet haben, haben allen Grund, stolz darauf zu sein. Ich an erster Stelle. Und die anderen Gründungsmitglieder sind hier auf diesem Foto? Das ist 6 Jahre her. Sie war nicht dabei. Sie täuschen sich. Ich habe das Foto aufgenommen. Von denen, die da abgebildet sind, ist nur noch einer am Leben. Ja, Maxim. Maxim Collin. Sam ist tot, ich weiß. Innerhalb weniger Tage habe ich 2 Freunde verloren. Mehr als jeder andere hoffe ich, dass Pietros Mörder verhaftet und verurteilt wird. Ich helfe der Polizei, so gut ich kann, aber Sie werden verstehen, dass ich bei einem Privatdetektiv etwas vorsichtiger bin. Die Polizei denkt, dass der Mord an Lehmer in Zusammenhang mit den Aktivitäten Ihrer Firma steht. Pietro hatte seine Zusammenarbeit beendet. Wegen einer politischen Meinungsverschiedenheit? Wir haben uns nicht mehr getroffen. Aber das ändert nichts an meinen freundschaftlichen Gefühlen für ihn. Hatten Sie nie den Verdacht, dass da Dinge passiert sind, die nicht ganz koscher waren? Waffen sind eine begehrte Ware. Diebstahl. Zum Beispiel? Nein, da bin ich mir ganz sicher. Im Übrigen wäre Maxim als Erster alarmiert gewesen. Er war für die Sicherheit verantwortlich. Nur so ein Gedanke. Wie gesagt, ich will einen Mord aufklären. Da nützt jeder Hinweis. Ich fürchte, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich will Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Nur eins noch. Ein Mann um die 50. Leicht ergraut, korpulent, elegant gekleidet, mit einem Schnurrbart. Kennen Sie jemanden, auf den die Beschreibung zutrifft? Niemanden. Da muss ich Sie schon wieder enttäuschen. Und wo finde ich Maxim Collin? Ich weiß es nicht. Arbeitet er nicht mehr bei Ihnen? Auf Wiedersehen, Monsieur Beaumann. Oder wie Sie heißen mögen. Als ich die France Navigation verließ, wusste ich immerhin den vollen Namen von Maxim. An der Wand auf dem Flur hing das gleiche Foto, das mir die Flicks gezeigt hatten. Aufgenommen 1937 auf dem Frachter Beluga. Lehmer, Caretta und Kolmoff im Vordergrund. Dahinter wie ein Schatten. Maxim Koller. Trotzkis Sekretär Rudolf Clement verschwunden. In einem Brief leistet er Abbitte und bekennt sich zu Stalin. Ist seine Abreise nach Spanien nur Tarnung? Wurde er von Stalins Geheimdienst entführt? Bretons zweites Standbein löste sich in Luft auf. Als Trotzkist lebte man gefährlich. Ich ging in eine Bar und rief in der Agentur an. Von Yvette erfuhr ich, dass Korbak um einen Rückruf gebeten hatte. Sie gab mir ihre Adresse und forderte mich auf, bei ihr vorbeizukommen. Ja? Korbak, hier ist Nestor. Was ist los? Sitzt du gut? Ich stehe. Auch egal. Die Ware geht nach Barcelona. Was erzählst du da? Wenn ich es doch sage. Breton? Sein Plan mit Clement konnte ja nicht klappen. Wir machen es auf die altbewährte Weise. Heute Abend im Palais du Travail. Die Kameraden veranstalten eine Gala zur Unterstützung Spaniens. Da bin ich natürlich dabei. Komm in der Pause in meine Garderobe, dann erkläre ich dir alles. Korbak hatte aufgelegt. Ich wählte ein zweites Mal. Hallo? Hier ist Nestor. Breton, sind Sie es? Ja, haben Sie schon gehört. Es soll einen Brief von Clement geben, den er an der spanischen Grenze aufgegeben hat. Angeblich leistet er Abbitte und will in die UdSSR reisen. Er habe sich in allem getäuscht. Ich verstehe nicht, was Clement dazu bringt. Ich glaube diesen Sinneswandel nicht. Haben Sie die Zeitung heute noch nicht gelesen? Nein, warum? Freunde von Clement waren in seiner Wohnung. Alle seine Sachen waren an ihrem Platz. Sie vermuten, dass Stalins Geheimpolizei ihre Finger im Spiel hat. Aber deswegen rufe ich nicht an. Korbak hat einen neuen Dreh gefunden. Die Waffen sind bald auf und davon. Wie denn? Abracadabra. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Kommen Sie heute Abend in den Palais du Travail. Da ist eine Gala-Veranstaltung für Spanien. Alles gut, ich werde da sein. Ich hatte noch einen Anruf zu tätigen. Polizeipräsidium Belleville. Inspektor Bailly? Ja? Hier ist Nestor von der Agentur Beaumann. Na, Sie leben ja immer noch. Nein, das ist nur mein Geist, der mit Ihnen spricht. Ich kann Ihnen ein paar neue Informationen geben und hätte im Gegenzug gerne einen Tipp. Schießen Sie los? Ich möchte wissen, wer France Navigation am Laufen hält. Die Firma hat doch Kapital im Hintergrund. Als sie vor etwas über einem Jahr gegründet wurde, verfügte sie über 1 Million Francs. Heute beläuft sich ihr Kapital auf etwa 20 Millionen. Woher kommt das? Gewinne, Geld aus Russland, Spenden, Tarnfirmen, Goldanleihen bei der Bank Spaniens. Was ist das für spanisches Gold? Ein Depot von 500 Tonnen, das Ende 1936 nach Moskau transportiert wurde, um es in Sicherheit zu bringen. Die Waffenkäufe der Republikaner werden damit bezahlt. Stalin macht keine Geschenke. Und Ihre Information? Der vierte Mann auf Ihrem Foto heißt Maxime Collin, Gründungsmitglied der France Navigation, ist aber nicht mehr dabei. Für den Rest brauche ich noch ein paar Tage. Yvette wohnt in einem Hinterhof in der Rue des Solitaires. Ihr Häuschen befand sich am Ende einer Allee und wurde von einem winzigen Gemüsegartenstreifen gesäumt. Sie hatte das Haus von ihrem Onkel geerbt, der Tischler war. Drei Zimmer, eine Werkstatt und ein Kaninchen. Ein kleines Paradies, wie es so manche gab, am Ende einer Gasse oder eines wunderlichen Durchgangs. Ness? Na, Sie hatten mich doch eingeladen. Oder habe ich da was missverstanden? Nein, kommen Sie herein. Sie haben Ihren Typ verändert. Sie meinen wegen der Haare? Die trage ich jetzt offen. Naja, auch das Kleid und die Stöckelschuhe. Gefällt es Ihnen nicht? Doch, doch. Ich mache uns einen Kaffee. Sind Sie in unserem Fall weitergekommen? In unserem Fall? Na, ich bin doch jetzt dabei. Ach so, ja. Maxime heißt Collin und ich glaube, er hat die France Navigation längst verlassen und arbeitet auf eigene Faust. Caretta wollte nichts über ihn sagen. Wir müssen Maxime Collin finden. Er führt uns vielleicht zu dem falschen Beaupréau. Ihr Freund Emilio war in der Agentur, wollte Sie sprechen. Er hat mir zwei Zeitungsartikel gegeben, die er in den Unterlagen des toten Samuel Korb gefunden hat. Einen aus einer spanischen Zeitung vom 5. Mai 1937 und einen aus der Humanité vom 7. Mai. Die waren beide in einem Brief von Pietro Lema. Yvette, irgendwann sollten wir uns zusammentun. Halten Sie um meine Hand an? Dazu habe ich Sie zu gern. Hören Sie, Charles René, con notre cœur fait boum. Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum. Das Grammophon verstummte irgendwann. Wir übernahmen und während wir uns aufs Bett warfen, schrien wir: Mist! Sie sind ja so romantisch. Ich bin eingeschlafen und habe eine Verabredung verpasst. Immer mit der Ruhe. Das ist Coco. Es ist 8 Uhr. Abends. Wieso kräht dieser verdammte Hahn am Abend? Er ist aus dem Takt. Immer 1936, als die Volksfront begann, wurden überall Lampions aufgehängt und bengalische Feuer entzündet. Alles war hell erleuchtet die ganze Nacht durch. Das hat Coco vollständig verwirrt. Er hat gedacht, die Sonne wäre aufgegangen und zu krähen begonnen. Seitdem kräht er zu allen möglichen Zeiten. Wir können ihm ja dankbar sein. Kommen Sie, man erwartet uns im Palais du Travail. Breton! Uhu! Breton! André Breton, das hier ist Yvette, meine. Sie arbeitet mit mir an dem Fall. Ist sehr erfreut. Und ich erst. In Ihren Augen leuchtet ein seltsamer Schimmer. Die ist extrem kurzsichtig. Ich lasse euch mal allein und gehe zu Korbach hinter die Bühne. Komm in der Pause wieder, Nils. Ich muss mich jetzt auf den Auftritt konzentrieren. Aber keine Sorge, wir sind am Ball. Die Sache läuft. Was sagt er? Ich soll nach seinem Auftritt wiederkommen. Da, es beginnt. Und nun kommen wir zu unserer Hypnosenummer. Die äußerste Konzentration verlangt. Ich versetze mein Medium Lucia mit einem Pendel in Hypnose. Lucia, sind die unter uns? Ja. Ja. Lucia, ich gehe jetzt runter ins Publikum und befrage von da auf. Sind Sie bereit? Ja. Ja. Hören Sie, Lucia. Können Sie mir das Geburtsdatum von diesem Monsieur sagen? 28. November 1905. Richtig, so steht es in seinem Ausweis, von der Präfektur bestätigt. Es handelt sich nicht um gefälschte Papiere, oder? Non, c'est bien vrai, c'est mes papiers. Und jetzt, Lucia, möchte ich nicht das Alter der Person wissen, sondern Vornamen und Geburtsort. Leonie. Leonie ist in Courbevoie geboren. Lucia, können Sie mir den Beruf dieses Monsieur sagen? Das ist schwierig. Ich sehe da mehrere. Da ist alles rot. Vielleicht ist er Maler? Nein. Da ist Blut. Dann ist Monsieur Schlachter. Ich sehe eine Säge, ein Beil, Blut und noch mehr Blut. Oh, ein Körper. Der Mann schneidet ihm den Kopf ab. Ist der nicht da? Das Blut sehen. Spritzt heraus. Der Mann ist von Leichen umgeben. Wir brechen die Vorstellung ab. Das Medium braucht Ruhe. Verdammt, das ist Maxim. Hinterher. Ich rannte zum Ausgang. Drei Typen, die eine Zigarette rauchten, bestätigten, dass hier gerade ein Glatzkopf in hohem Tempo vorbeigekommen war. Ich sah noch die Rücklichter eines Autos. Scheiße. Als ich in Korbaks Garderobe kam, lag Lucia auf dem Divan und erholte sich. Korbak, Breton und Yvette standen um sie herum. Ich verstehe das nicht, Ness. Eigentlich blöffen wir ja nur. Anhand meiner Fragen teile ich Lucia mit, was auf den Ausweisen draufsteht. Das ist so eine Art Code. Vielleicht hatte Lucia einen Wachtraum. Das greift den Nerven an. Lass mich mit dir reden. Lucia. Sie haben den Mord gesehen, stimmt's? Ich war auf der Bühne. Und zugleich in einem Hinterhof. Der verstümmelte Körper. Das verzerrte Gesicht. Das war furchtbar. Würden Sie den geköpften Mann wiedererkennen? Ich würde ihn gern vergessen. Ich habe hier ein Foto. Das in der Mitte ist Pietro Lema. Ist es der? Nein. Lucia, ich weiß, es ist schwierig für Sie, aber versuchen Sie, das Gesicht zu beschreiben. Es war lang und schmal, knochig, ein hoher Stirn. Lass gut sein, Ness. Sie braucht Ruhe. Das ist das Gesicht von Clement. Ich rief einen Reporter von Paris Soir an, um ihn auf die Fährte zu setzen, und Inspektor Bailly, um ihm zu sagen, dass sie den Falschen identifiziert hatten. Meine Theorie war, dass Lema tot war auch wenn es sich bei der Leiche ohne Kopf um Clement handelte. Pietro Lema hatte in Spanien etwas gesehen, was er nicht sehen sollte. Etwas, das seinen Freund Maxim betraf. Mir fielen Lemas Tagebuchaufzeichnungen ein, die mir Ort gegeben hatte. Ich holte sie aus einer Schublade in der Agentur. Eine der letzten Eintragungen lautete: 4. Mai. Man hört immer wieder Schüsse. Ich habe M am Eingang des Hauses an der Plaza del Sol gesehen. Was war am 4. Mai 1937 in Barcelona passiert? Korbak, hey! Korbak, mach auf! Ness, ich bin gerade nach Hause gekommen. Wir haben Pipo beerdigt. Pipo, den Clown. Ich muss dich was fragen, Korbak. Fällt dir irgendetwas ein, was am 4. Mai 37 in Barcelona passiert ist? Irgendwas Bedeutendes? Denk genau nach. Da muss ich nicht lange nachdenken. Vom 4. bis 8. Mai gab es dort bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Anarchisten und Kommunisten. Am 5. Mai ist Camillo Bernieri tot aufgefunden worden, ein italienischer Anarchist, der freiwillige Kämpfer um sich versammelt hatte. Er ist am 4. Mai zum letzten Mal gesehen worden, als er von zwei Männern abgeholt wurde, die behaupteten, sie seien von der Polizei. Am nächsten Morgen fand man seine Leiche auf den Ramblas. Es wurde behauptet, Bernieri sei Opfer einer Abrechnung unter Anarchisten geworden. Dreimal darfst du raten, von welcher Seite das Gerücht gestreut wurde. Wo wurde er abgeholt? In seiner Wohnung an der Plaza del Sol. Maxim Collin war einer der angeblichen Polizisten, GPU, Stalins Schergen. Und Pietro Lema hat ihn gesehen. Sieh dir diesen Zeitungsausschnitt aus der Humanité an. Am 7. Mai schreibt die kommunistische Zeitung, es hätte in Barcelona einen Putschversuch von Hitler-Anhängern gegeben. Bei der erfolgreichen Niederschlagung seien einige Anarchisten zu Tode gekommen. Eine glatte Lüge. Lema wusste das und schrieb an seinen Freund Samuel Korb, um ihn von der Notwendigkeit zu überzeugen, sich von Stalin loszusagen. Tja, die Lieferung der sowjetischen Waffen wurden zu einem Mittel, die Spanische Republik zu entmündigen. France Navigation exportierte nicht einfach nur Schießeisen, sondern die Revolution made in UdSSR. Am 16. Juni gibt es eine letzte Tagebucheintragung von Lema. M vor dem Hotel Falcon. Das Hotel Falcon war der Sitz der PUM, der antistalinistisch-trotzkistisch geführten Einheitspartei. Ihr Gründer, Andreu Nin, und seine Kameraden wurden am 16. Juni verhaftet und sind nicht mehr aufgetaucht. Warum hat Pietro ein ganzes Jahr geschwiegen, wenn er all das wusste? Für ihn brach eine Welt zusammen. Alles, woran er bisher geglaubt hatte, die Partei, seine Freunde, seine Hoffnung, war dahin. Ja, das erklärt aber nicht, warum Maxim ihn beseitigt hat. Maxim ahnte doch gar nicht, was Lema über ihn wusste. Ich schätze, die beiden sind sich hier in Paris wieder über den Weg gelaufen. Nachdem Lema seine Depression überwunden hatte, setzte er seine Nachforschungen über die Ereignisse in Spanien fort. Inzwischen waren ja einige Genossen zurückgekehrt, die aus Spanien geflüchtet waren. Und Maxims Job war nicht an der spanischen Grenze zu Ende. Er sollte in Paris sein mörderisches Werk fortsetzen. Er wusste, dass Trotzkis Sekretär Clement hier war und hatte ihn im Visier. Clement wartet auf Nachrichten aus Spanien, um die Machenschaften von Stalins Geheimpolizei dokumentieren zu können. Lema hat sicher einiges dazu beizutragen. Maxim macht Clement kalt, nachdem er ihn einen Brief schreiben lässt, in dem er sich von den Trotzkisten lossagt. Clements Dokumente kommen ihm in die Hände und er schnallt, welche Rolle Lema spielt. Lema muss verschwinden. Mhm. So kann es gewesen sein. Aber wieso beauftragt er dich, ihn wiederzufinden? Indem er mich auf Lema ansetzt, vertuscht er den Mord an Clement. Er macht aus zwei Leichen eine. Pietro Lema. Als der vermisst gemeldet wird, habe ich schon eine Spur gelegt, der die Polizei nur folgen muss. Alle sind sicher, dass die Leiche aus dem Kanal nur Lema sein kann. Alle Achtung, du bist ja wirklich ein Detektiv. Wie geht's eigentlich Lucia? Ich denke, sie schläft nebenan. Lucia, Ness sorgt sich um deine Gesundheit. Ach, ich hatte gar keine Zeit mehr, über die Waffen zu reden. Das rätst du nie, wo die Knarren sind. Wo sind sie? In den Särgen. Übermorgen geht's los. Zwei Särge bis oben hin voll. Wir haben einen Zöllner ausfindig gemacht, der nicht guckt, was wir da durch die Gegend karren. Und das Beste ist, wir haben zwei Leichen als Tarnung. Wie bitte? Ja, manche stellen ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung. Warum sollen andere ihn nicht den Anarchos überlassen? Moment mal, Korbak, das sind Tote. Hast du Tote geklaut? Ich schwöre dir, sobald wir dort sind, bekommen die ein Begräbnis erster Klasse. Komm, trinken wir ein Schnitzel. Na dann, auf die Gesundheit der Verstorbenen. Santé. Hey, Lucia, pennst du noch? Komm, stoß mit uns an. Na gut, dann wollen wir das Medium mal wecken. Sie ist tot. Was ist passiert? Junge, sie ist tot. Ich bin ermordet. Ich benachrichtigte Inspektor Bailly. Es tut mir leid, Kobach. Er rückte sofort mit mehreren Polizisten an. Wenn Sie uns mehr unterstützen würden, dann hätten wir so etwas Widerwärtiges vielleicht verhindern können. Sie kamen nicht auf die Idee, mir Ihre kostbaren Informationen mitzuteilen. Wollte ich ja. Also, was ist mit Maxime Collin? Lucia war Zeugin des Mordes an Clement. Deshalb hat Maxime sie umgebracht. Am nächsten Tag brachte der Parisois als erster die Nachricht. Parisois, neue Erkenntnisse im Fall des Toten ohne Kopf. Die Leiche aus dem Kanal ist nicht Pietro Lema. Es ist Rudolf Clement, der Sekretär Leo Trotzkis. Geht der Mord auf das Konto der GPU? Parisois! Inspektor Bailly nahm mich mit zur Karette. Der versuchte erst zu blöffen, als Bailly nach dem Versteck von Maxime fragte. Aber als er hörte, dass eine Unschuldige ermordet worden war, sackte er in sich zusammen und rückte mit der Sprache raus. 12 Rue de Rondeau. Ich schicke zwei meiner Männer los. Die sollen von Maximes Haus Stellung beziehen. Wenn der Vogelmann nicht schon ausgeflogen ist. Und wir fahren zur Beerdigung von Corbacs Freundin Lucia. Der Trauerzug muss durch die Rue de Rondeau, wenn er zum Friedhof Père Lachaise will. Corbac trauerte. Lucia war weit mehr gewesen als nur sein Medium. Er bereitete ihr ein königliches Begräbnis. Das ganze Viertel war da. Dazu eine Kohorte von Zauberern, Fakiren und Illusionisten aller Art. Eine bunte, exotische Mischung. Der Zug ging quer durch Belleville. Pferde zogen die Kutsche mit dem Sarg. Ich entdeckte Yvette und Breton in der Menge. Breton mit wehender Mähne, den Künstlerschal um den Hals geworfen. Kurz vor dem Friedhof Père Lachaise hielt der Zug an. Von hier konnte man das Haus sehen, in dem Maxime wohnte. Hinter dem Fenster im zweiten Stock zeichnete sich eine Silhouette ab. Ich suchte Inspektor Bailly in der Menge. Was ist los? Da ist jemand bei Maxime in der Wohnung. Ist das einer von Ihren Flicks? Sicher nicht. Die haben sich unten versteckt. Na los! Worauf warten Sie? Atemlos stürmten wir die Treppe hoch. In der ersten Etage fiel uns der Mann vor die Füße. Ein Rinnsal Blut lief aus seinen graumelierten Haaren. Der elegante Anzug war zerrissen. Kennen Sie den? Darf ich vorstellen? Der falsche Beaupréau. Von Maxime keine Spur. Wir waren zu spät gekommen. Die Fleeks durchsuchten die Bude und Inspektor Bailly ließ sofort Kontrollen an Bahnhöfen und Häfen errichten. Breton und Yvette standen mit bleichen Gesichtern auf der Treppe, als Corbac heraufkam. Er hatte es über sich gebracht, den Sarg mit Lucias Leiche einen Moment allein zu lassen. Nancy, fahr morgen. Leboeuf erwartet mich in Barcelona. Es ist noch ein Platz frei. Danke, Corbac, aber ich habe hier noch was zu erledigen. Stimmt, Yvette? Auf die Lippen des Reisenden legt sich das ruhige Lächeln des Bestatters. Wiedersehen, Pipette. Wie haben Sie mich genannt? Spielen Sie nicht den Dummen. Lassen Sie sich lieber mal neue Papiere machen. Ihre sind einfach zu schlecht gefälscht. Belleville, Barcelona. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Patrick Pechereau. Aus dem Französischen von Cornelia Wendt. Nestor, Daniel Brühl. Yvette, Linda Olsanski. Corbac, Gottfried Breitfuß. Inspektor Bailly, Wolf-Dietrich Sprenger. André Breton, Wilfried Hochholdinger. Caretta, Jens Winterstein. In weiteren Rollen Emil und Louise Bimon, Robert Bobert, Maxime und Valentin Brühl, Benjamin Janssen, Matthias Kelle, Madame Minelli, Rahel Ohm, Nora Quest, Lukas Rüppel, Levon Sardarian, Uwe-Peter Spinner, Berthold Tötzke und Bijan Samani. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Ton und Technik Burkhard Pitzer-Landeck und Beate Dürrschnabel. Regieassistenz Nicole Paulsen. Titelmusik Michael Riesler. Regie Philipp Brühl. Produktion Südwestrundfunk 2013. Dramaturgie Uta Maria Heim.